Ich fand Raiding aus Next Moppel trotzdem besser. Das diskutieren wir doch mal im Forum, glaube ich. Ja, genau. Ich denke, oh. Das klingt vernünftig. Wir haben nämlich noch jemanden, der hier in den Startlöchern steht. Ach so. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob wir uns lumpen lassen würden hier bei der Night of the Pots. Und ja, wer könnte besser so einen Abend beenden als ein Mensch, der in der Lage ist, ein ganzes Orchester mit einer Handbewegung zum Verstummen zu bringen. Ich begrüße ganz herzlich den Christian vom Umwomukum-Podcast. Hallihallo. Hallihallo, grüß dich Klaus und alle anderen zusammen, die da jetzt hier noch versammelt sind. Ich habe es mit Freuden genossen. Ja, jetzt darf ich heute mal die Zugabe machen. Es gehört ja bei unseren Konzerten auch immer fleißig dazu. Ja, klar, kenne ich mich mit aus. Du bist quasi unser Feuerwerk jetzt am Ende dieses Abends. Ja, und so früh. Ne? Letztes Mal habt ihr mich um 16:30 und jetzt um 14:30. Das ist ja richtig. Ja gut, wir sind aber auch seit 13 Uhr jetzt schon hier unterwegs diesmal. Das ist also dementsprechend nur anders verteilt, die Zeit. Aber es ist wesentlich angenehmer, als über diesen toten Punkt um 4 Uhr da rüber zu müssen. Ja, das glaube ich auch. Also ich fühle mich auch fitter als beim letzten Mal. Und also falls hier noch jemand übrig geblieben ist, du hast es ja vorhin auch schon ein bisschen angekündigt. Ich kann mal ein bisschen noch über die Wiesen, also über das Oktoberfest sprechen. Und wer mitsprechen will, soll es einfach nur tun oder was fragen. Kein Problem, soll nicht unbedingt ein Monolog sein. Die Wiesen, also das Oktoberfest. Ich wollte das eigentlich als Umwomukum-Folge machen. Ich war jetzt am Freitag da und dann plötzlich hat sich's ergeben, dass ich heute Abend oder heute Nacht doch noch hier dabei sein kann. Und jetzt quassel ich halt hier mal ein bisschen, was ich da so erlebt habe. Wer eine der ersten Umwomukum-Folgen gehört hat, da habe ich ja erzählt, wie es mir als kleiner Junge ergangen ist, weil ich ja quasi mehr auf der Wiesen aufgewachsen bin. Und aber dann jetzt durch die vielen Weltreisen lange weg war. Und jetzt habe ich festgestellt, ich war auch schon seit 8 Jahren nicht mehr dort. Es ist einfach klar, das verändert sich. Und die Kinder sind groß und man geht nicht mehr so dahin. Und jetzt letzten Freitag war absolutes Traumwetter. Ich war recht früh fertig mit meiner Arbeit. Es war keine Probe mehr und nichts. Mittags um 11 und ich hatte noch Zeit, totzuschlagen bis zu circa 13:30, um da meinen kleinen Enkel abzuholen, der momentan bei uns übers Wochenende zu Besuch ist. Und dann hat es mich gerissen, dachte ich, Mensch, du hast Hunger und könntest eigentlich mal auf die Wiesen gehen. Bei mir ist es ja immer so kein traditioneller Wiesenbesuch, wie es andere machen, die sich also einmal da vornehmen hinzugehen und dann wahnsinnig viel Geld ausgeben und stundenlang im Bierzelt sitzen, sondern ich gehe einfach gern lieber drüber über die Wiesen und habe doch einige Veränderungen festgestellt. Klaus, warst du auf der Wiesen dieses Jahr? Nein, ich gehe da nicht hin. Warst du überhaupt je schon mal auf der Wiesen? Ich war mal, ja, anfangs, wo ich neu in München war, habe ich es mir angeschaut mal, aber ich bin nicht so der große Freund von kollektiven Besäufnissen. Ich weiß, dass es auf der Wiesn auch andere Plätze gibt, wo es schön ist, aber ich hätte immer nur, wenn, dann abends Zeit und dann ist meist schon zu spät, um die schönen Sachen mitzunehmen, habe ich so das Gefühl gehabt immer. Naja, dann ich berichte mal kurz, wie mir das diesmal ergangen ist, weil viele fragen sich ja auch, wie es mit der Sicherheit oder was hat sich da verändert. Es ist jetzt das erste Jahr, dass auch ein großer Zaun um das ganze Oktoberfest rumgezogen worden ist und sehr viele Ordner. Auf dem Weg dorthin, so von der Hackerbrücke, geht man ja so mit dem großen Strom an Wiesenbesuchern, pilgert man also dorthin. Da sind mir zum ersten Mal unheimlich viele Flaschensammler aufgefallen, weil die Leute trinken vorm Oktoberfest schon eine ganze Menge, vor allem auch ganz viel Bier und müssen dann die Flaschen da lassen. Und da profitieren doch einige Leute und haben da riesige Tüten und sammeln da diese ganzen Pfandflaschen ein. Das ist ein Bild, was ich also von früher noch nicht kannte. Und dann kommst du beim Haupteingang rein, wer da noch nicht war, am Haupteingang, ihr wisst ja vielleicht, im Oktoberfest gab es ja vor vielen Jahren oder Jahrzehnten schon mal ein schlimmes Bombenattentat. Da steht jetzt immer noch ein Mahnmal, ein rostige, halbrunde Wand mit so so Splitterlöchern drin. Also da kommt man also immer dran vorbei. Und da ist es jetzt so, dass da so ein ganz dichtes Netz von Ordnern stehen. Und als kundiger Wiesenbesucher, man wird also überall in München darauf hingewiesen, dass man ja keine Taschen mitnimmt und möglichst gar nichts. Ich hatte also echt auch nur Jeans an, Hose, keine Tracht. Also ich bin also als Münchner erkennbar, weil Münchner laufen eigentlich ganz normal darum. Nur die Gäste aus Fernost und so weiter haben alle diese Plastiktracht an. Naja, da kommst du durch die Ordner durch, hast nichts dabei und die gucken eigentlich nur mit einem genauen Blick, ob da noch irgendwas in den Taschen sein könnten, würden dann abtasten. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte einfach nur rechts einen Schein drin und links mein Autoschlüssel, das war alles. Dann geht man da durch und dann mein erster Weg nach links. Hab Durst, da ich aber mit dem Auto da war, gab alkoholfreies Paulaner Weißbier, auch okay. Da gibt's so den alten Wirt, nennt er sich, oder altes Brauhaus, da, wenn man da schnell mal auf ein Bier hin will, das geht schon mal. Die Bierzelte dieses Jahr auch das erste Mal wieder zugänglich. In den vielen letzten Jahren waren die also bereits am frühen Nachmittag, vor allem bei so einem Wetter, wegen Überfüllung geschlossen. Also es gab gar keinen Weg in die Bierzelte rein, egal ob du reserviert hattest oder nicht. Jetzt ist alles offen, ich bin da rein und da hat es also Plätze ohne Ende gegeben. Es ist wohl eben doch alles dem Sicherheitsgedanken geschuldet. Und wenn man dann sagt, Mensch, das ist jetzt eigentlich ganz schön, wieder mal so wie früher, du brauchst bloß reingehen und kriegst einen Platz, aber einen Fadenbeigeschmack hat es irgendwie schon, weil es eben wegen diesem einkasernierten Sicherheitsding ist. Und ich weiß nicht, ob ich da so allzu großen Spaß hatte, aber es waren schon viele Leute da. Lustig für mich gleich die erste Wiesenkapelle, da oben in der Mitte vom Bierzelt sind ja immer so große Quader. Und sofort sehe ich als Orchesterleiter dort einen, der da die Bierzeltmusi macht, den ich aber sonst als sensiblen Geiger und Violinisten aus Kirchen kenne. Also ja, so verrückt ist die Welt, der verdient halt dann da auch sein Geld da am Wochenende, nicht nur am Wochenende, auf der Wiesenwoche. Ja, dann weiter, traditionell stehe ich sehr auf Händel vom Ammer, die haben da Bio-Händel, da habe ich auch öfter schon gehört, dass Leute sagen, dass das so Massenware wäre, das dem ist nicht so. Ich habe da Berichte im bayerischen Fernsehen gesehen, wie da also der Ammer-Chef also Monate oder teilweise Jahre vorher schon da mit den Biohöfen verhandelt, sich das alles ganz genau anschaut und da wirklich also absolute 1A Qualität und Ware ist. Also ich glaube jetzt einfach mal daran. Ich finde, man schmeckt's. Zahlen muss man das. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Halbes Händel, 12,50. Erfreulicherweise gab's dann auch Viertelhändel mittlerweile und so viel Hunger hatte ich nicht. Ich habe mir also ein Viertelhändel für 6,50 gegönnt. War wirklich absolut lecker. Also das die besten Händel, die es überhaupt gibt, finde ich, gibt's auf der Wiesn. Und da lasse ich mir das dann auch mal was kosten. Und für mich ist dann halt eher so der komplette Rundgang übers Oktoberfest. Ich ziehe so durch die Bierzelte, schaue ein bisschen, was die Musik so macht, schau mir die Leute an, guck, was die Polizei so macht. Die ist auch wieder ziemlich gut drauf gewesen. Die lassen sich fotografieren. Die gehen ja mal in so Sechsergrüppchen durch die Reihen. Allerdings jetzt dieses Jahr auch assistiert durch wahnsinnig viele Ordner. Also es gibt keine Bude, wo nicht irgendein Security davor steht. Bei den Bierzelten viele Securities. Also da hat sich doch schon echt einiges getan. Dies Jahr ist ja die sogenannte kleine Wiesn, weil das Landwirtschaftsfest ist auch noch und da hat das Oktoberfest weniger Platz. Und das hat sich wohl auch auf die Fahrgeschäfte ausgewirkt, weil ich war fast erschrocken. An Fahrgeschäften gibt's dieses Jahr überhaupt nichts Besonderes. Gut, wer noch nie auf dem Oktoberfest war und gerne Fahrgeschäfte fährt, der mag schon das ein oder andere entdecken. Aber das sind Fahrgeschäfte, die waren vor 20 Jahren schon da. Über manche Traditionsdinger freut man sich, hier sowas wie Rotor oder naja, die alte Fünfer-Looping-Olympia-Achterbahn und solche Sachen. Aber ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren war es also jedes Jahr immer die Frage, was gibt's für eine neue Attraktion, was ist fantastisch, was ist neu? Und da habe ich dieses Jahr überhaupt gar nichts entdeckt. Im Gegenteil, die Neuerungen der letzten 15, 20 Jahre, die sind alle wieder verschwunden. Ich glaube, dass die alle in den Freizeitparks mittlerweile stehen. Sowas wie Rust oder Heidepark Soltau oben, als wir in Hannover gewohnt haben, waren wir viel im Heidepark Soltau und solche Geschichten. Was ihr diskutiert? Ja, der halbe Hahn 2,50, 12,50, genau. Und wenn man dann rausgeht und irgendwo an einem Vinzenzmoor, was ja ein durchaus auch hochpreisiges, aber sehr gute Metzgerei ist, dort kriegst du dann ein halbes Händel für 3,30 €. Das habe ich also nach meinem Wiesenbesuch festgestellt. Also aufs Geld darf man da nicht gucken. Das war es mir einfach wert. Einfach nur so ein Spaziergang übers Oktoberfest. Ich mach's trotzdem gerne, obwohl es eben, wie gesagt, sich doch jetzt ganz schön verändert hat. Fahrgeschäfte, ich glaube, das wird immer schwieriger. Die Leute, die mit den ganz riesigen Fahrgeschäften, da gab es welche, die haben das wirklich absolut nur in diesen 2 Wochen auf dem Oktoberfest aufgebaut und damit ihr Jahresgehalt verdienen müssen. Das ist, glaube ich, schon echt eine harte Nummer und das scheint wohl nicht mehr so im Plan zu sein. Das sind halt eher so die mobilen Fahrgeschäfte, die dann auch auf andere Jahrmärkte und Kirmesse reisen können. Und ja, die richtig wilden und großen Dinger stehen wohl jetzt in den Freizeitparks, also ganz vorne dran Rust und sowas. Wie ich noch ein kleiner Bub war, da gab es ja solche Freizeitparks noch nicht. Da sind halt meine Eltern und meine Großeltern und Tante und Onkel, jeder kam und hat uns da aufs Oktoberfest geführt und dann Achterbahn fahren und Kinderkarussell und was weiß ich was. Und wir schon sind mit unseren Kindern dann in die Freizeitparks. Ne? Einmal, was weiß ich, 30-40 € zahlen und dann immer fahren können. Also das Oktoberfest ist doch mehr jetzt hauptsächlich Spaß haben in den Bierzelten, Maß Bier trinken. Da zieht ja auch dieses alkoholfreie Bier immer mehr ein. Es ist also auch überhaupt nicht mehr schlimm, sich da eine alkoholfreie Maß zu bestellen. Wobei ja kaum einer mit dem Auto kommt. Bei mir war es Sonderfall. Ich hatte mein Auto einfach noch bei mir im Proberaum stehen und ja nur so einen Mittagsabstecher gemacht. Und es ist also einfach eine ganz andere Art von Oktoberfest, von Wiesen. Ja, im Prinzip ist es das schon gewesen. Kurzer Wiesenbericht. Also was soll ich jemand raten? Also wer da noch nie war, sollte schon mal hingehen. Vielleicht aber nicht, wenn das zentrale Landwirtschaftsfest ist, sondern schon, wenn es eine richtig große Wiesen ist. Es wird als größtes Volksfest der Welt tituliert. Als ich in Hannover war, gab es oder gibt es immer noch das größte Schützenfest der Welt. An das kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja, das ist einfach der Trick mit dem Namen. Das Schützenfest in Hannover ist eine tolle Sache. Vor allem dieser Umzug ist immer sehr, sehr lang und grandios. Trotzdem ist es von der Größe und von den Bierzelten und Fahrgeschäften lang auch nicht vergleichbar mit dem Oktoberfest. Aber ob das Oktoberfest wirklich das größte Volksfest der Welt ist, das würde mich mal interessieren. Da muss ich mal forschen gehen. Ob es nicht irgendwo in China, in Amerika, ich weiß nicht, wo in Australien, vielleicht hat da mal jemand mal was gehört, Dinge gibt, die vielleicht noch größer sind. Der Charme geht der Wiesn verloren. Durch die Sicherheitsaspekte ist es zwar wichtig und gut, dass die da alle sind, die Leute, aber du kannst eben nur an diesen 3 oder 4 Eingängen kontrolliert reingehen und nicht mehr unbeschwert einfach rundrum. Die Theresienwiese hat ja einen großen Ring drumherum. Normalerweise gehst du da von allen Seiten rein, aber das ist jetzt nicht mehr so. Gut, wer noch gehen will, heute ist Sonntag mittlerweile und morgen am 3. Oktober ist dann der letzte Tag und dann geht's halt nächstes Jahr wieder los. Manche fragen, warum heißt es Oktoberfest? Ist doch immer im September. Früher war es im Oktober, aber es ist einfach auch eine Witterungssache und man hat es also versucht, möglichst weit nach vorne zu schieben. Aber es endet immer am 1. Oktober Wochenende. Und wenn es so fällt wie dieses Jahr, dann ist es sogar einen Tag länger. Wir haben also diesen Montag, den Feiertag, 3. Oktober noch extra mit dabei. Und dann ist das Ganze einen Tag länger, die Schaustelle und Wirte freut's. Obwohl es dieses Jahr also alles anderes als eine Rekordwiesen war. Aber sie werden trotzdem ihr Geld verdient haben, denke ich mal. Ja, soweit war es das für die Wiesen. Ich glaube, so langsam, ich bin jetzt da der Lumpensammler, sammeln wir die Lumpen ein. Naja, bisschen mehr bist schon. Also, was mir noch aufgefallen ist dieses Jahr, Das ist diese Geschichte mit den Taschen und den Rucksäcken. Das ist auch neu gewesen dieses Jahr. Also gefühlt in der S-Bahn, alle 5 Minuten kommen halt die Durchsagen, dass auf dem Oktoberfest keine großen Taschen und Rucksäcke erlaubt sind dieses Jahr und dass man bitte zum Hauptbahnhof fahren soll und die da einschließt, bevor man hingeht. Das ist aber auch, glaube ich, der Sicherheit geschuldet. Auf jeden Fall. Aber das ist eh praktisch. Also angenommen, du fährst jetzt wirklich Achterbahnen. Wenn du da einen Rucksack dabei hast, dann darfst du den schon in die Achterbahn nicht mitnehmen. Da ja. gibt's dann zwar so Abstellplätze, aber da musst du dann deinen Rucksack, dein Handy und was weiß ich was, entweder dann in die Taschen tun, dann fliegt's dir aus der Achterbahn raus. Also ich kann das so oder so nicht empfehlen. Ich habe das früher schon gemacht. Ich habe echt nichts dabei. Also Geldbeutel schon mal gar nicht, sondern einfach nur genügend Scheine, notfalls noch eine Kreditkarte oder eine EC-Karte. Es gibt Geldautomaten, wenn man noch mal was holen will. Es hat ja auch Taschendiebe und da ist also der Geldbeutel fehl am Platz. Handy empfehle ich auch nicht. Die Leute haben dort natürlich alle ganz viel Handys. Das war für mich jetzt auch ein neues Bild. Smartphone-Fotografiererei ohne Ende. Absoluter Stilbruch, also alle rennen mit Tracht dorthin. Ich war also einer der ganz wenigen ohne Tracht und finde ich eigentlich ganz schön. Es ist ein Münchner Volksfest, es ist ein bayerisches Volksfest. Trachten, ob jetzt echte Trachten oder diese Plastikdinger vom Hauptbahnhof, das macht schon ein schönes Bild. Und da sind sie alle immer ganz stolz drauf, aber der Stilbruch ist dann immer ganz frappant. Also da gucke ich dann schon drauf. Es geht los mit den Schuhen, dann haben die also irgendwelche karierten Hemden und irgendwelche Plastiklederhosen an und dann kommen unten irgendwelche Tackies oder Turnschuhe oder sonstige Treter. Also wenn schon, dann richtige Haferlschuhe bitte, nennt man die. Das sind diese schwarzen oder braunen Wildlederschuhe, die man so seitlich bindet. Dann eine fette Armbanduhr am Arm, geht gar nicht bei Tracht. Ein Trachtler hat eine Taschenuhr in der Tasche, aber so eine fette Armbanduhr, das sieht schrecklich aus. Also da ist die ganze Tracht hin. Und am schlimmsten ist dann letztlich das Handy. Also so ein Trachtler, der dann da mit seinem Mega Samsung X irgendwas dann ein Foto nach dem anderen macht, ist also auch irgendwie ein komisches Bild. Und außerdem, das Handy kann nur geklaut werden oder wenn du irgendwo Achterbahn fährst, fliegt's vielleicht aus der Tasche raus. Also meine Empfehlung ist echt nur bisschen Geld dabei. Ich hatte dann noch einfach meinen Autoschlüssel drin und den habe ich bei den Kontrollen dann sogar rausgemacht. Bevor sie mich abtasten, habe ich ihn gleich gezeigt und bin also dann ganz unbehelligt reingekommen. Also Taschen empfehlen sich sowieso nicht. Ja, es war mir nur aufgefallen, dass das so dieses Jahr so sehr massiv darauf hingewiesen wird, dass man es nicht... Dass man es nicht macht, ist die eine Sache, weil es einfach unpraktisch ist, aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo du es auch einfach gar nicht darfst. Ich weiß gar nicht, wie die das mit Kinderwägen und so Sachen handhaben, aber gut. Letzten Endes denke ich, es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man Zeit und Muße hat, das zu machen. Also ich persönlich würde mit meinen Kindern nach wie vor trotzdem nicht hingehen. Ja, wie gesagt, mittlerweile auch nicht. Früher war das eine schöne Geschichte. Was noch nett ist, ist die Eudewiesen, die alte Wiesen. Die ist immer dann, auch wenn das Landwirtschaftsfest nicht ist. Aber auch da, da musst du erstmal nochmal extra Eintritt zahlen, was ich an sich ganz gut finde, weil sie wollen da verhindern, dass da eben die Massen von irgendwelchen besoffenen Leuten da auch noch das stürmen, sondern da ist eben so die Idee, doch die alte Wiesenzeit wieder aufleben zu lassen. Das funktioniert ganz gut. Man hat 2 Bierzelte, man kriegt dort Platz, kriegt da ein sehr gutes altbayerisches Wiesenbier, man kriegt recht schnell sein Essen, es spielt keine laute Popmusik, Bayern-Gerümpel-Ding, sondern eben traditionelle Blasmusik in einer vernünftigen Lautstärke. Aber wenn man das gerne hätte, dann würde ich nicht auf die Eudewiesen gehen, dann gehe ich rundherum auf die Dörfer. Da ist ja ein Volksfest nach dem anderen. Überall haben sie die Bierzelte, ein paar kleine Fahrgeschäfte. Da ist es noch richtig gemütlich. Da ist es wie auf der Eudewiesen und du zahlst halt für eine Maß Bier eben vielleicht 6,50 und nicht, was, ich weiß gar nicht, was die Maß dieses Jahr kostet, aber 10 Euro Minimum oder mehr. Also da gibt's noch so viele Orte, auch nicht weit weg von München. Man braucht bloß ein bisschen in die Vororte gehen, nach Pfaffenhofen meinetwegen oder ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist, in der Wolfratshausener Gegend gibt's ja auch bestimmt die diversen Feste. Also wer da gerne ins Bierzelt geht und mal eine Maß Bier trinkt, den würde ich da hinschicken. Ja, das ist auf jeden Fall für eine gute Alternative auch. Oder dann zum Abschluss die Auerduld kann man auch hingehen. An der Marienkirche ist es, glaube ich, immer. Das ist auch ganz Maria-Hilfsplatz. Maria-Hilfsplatz, genau. Genau, ja. Da ist auch ganz nett. Ja, und mir bleibt eigentlich an der Stelle, mich bei dir zu bedanken. Es haben im Moment auf dem Balkon alle, die sprechen wollen, die Möglichkeit, das zu tun. Wer nicht, meldet sich. Und wer noch mit dem Christian ein bisschen diskutieren möchte, kann das jetzt gerne machen an der Stelle. Ich werde so gegen 2 Uhr, oder ich mache das jetzt, ich werde die Aufnahme jetzt mal erstmal beenden, würde ich sagen, an der Stelle für heute. Dann haben wir 13 Stunden voll. Das soll dann mal reichen. Dann sage ich aber noch ganz, ganz schnell Servus und es ist Sonntag. Oh Mensch, ich habe die Werbung vergessen. Es ist Sonntag, heute früh um 8. In wenigen Stunden kommt eine neue Umwomukum-Folge raus zum Thema AIDA. Mehr sage ich nicht, hört's euch an. Es ist meine Lieblingsfolge jetzt schon. Juhu. Ja, Servus und gute Nacht, ihr alle zusammen. Ja, vielen Dank, Christian, und gute Nacht zusammen.